Laut Meldungen aus Südkorea wurde am 21. Januar in allen Gebieten Südkoreas die 13. gesamtnationale Aktion entfaltet, die von der außerordentlichen Volksaktion für den Rücktritt der Park-Geun-Hye-Regierung veranstaltet wurde. Daran beteiligten sich 353.000 Personen verschiedener Kreise und Schichten, darunter Arbeiter, Bauern, Händler, Jugendliche, Studenten, Schüler, Angestellte der Firmen und Kinder. Auf dem Platz Gwanghwamun in Seoul gab es eine Kerzenkundgebung vom Tag der 13. gesamtnationalen Aktion für sofortigen Rücktritt von Park Geun-hye und ihre baldigste Amtsenthebung. Nach der Kundgebung unternahmen die Teilnehmer Demonstrationsmärsche zum Frauenhaus, dem Verfassungsgericht und den Hauptgebäuden der Großindustriellen. An diesem Tag fand auch in anderen Gebieten Südkoreas die 13. gesamtnationale Aktion gleichzeitig statt.